Lektion 4, Übung 6. Hallo, Frau Behrendonk. Waren Sie auch da? Ja, ich war ganz hinten. Ich hatte ein paar Minuten Verspätung. Und wie war's Ihrer Meinung nach? Übrigens, kennen Sie Frau Olbricht? Ja, ja, Frau Olbricht und ich, wir sind alte Bekannte. Also, Frau Behrendonk, wie war's? Interessant, aber ein bisschen voll. Die Organisation war leider nicht so gut. Der Raum war zu klein. Ich hatte nur einen Stehplatz. Egal, der Vortrag war interessant, der Inhalt war gut. Der Referent war spitze und sehr lustig. Das gefällt mir immer besonders. Ich war völlig zufrieden. Der Referent, der Inhalt und die Atmosphäre, alles war wirklich sehr gut. Ja, Herr Weibel, der Referent war wirklich klasse. Aber für mich gab es nicht so viel Neues. Wir arbeiten schon lange mit so einem System. Aber das ist ja die Kunst. Ein uninteressantes Thema interessant machen. Und das kann er. Da haben Sie recht, Frau Olbricht. Aber die Sache mit der Online-Bestellung ist mir noch nicht so ganz klar. Ich glaube, viele Teilnehmer hatten da ihre Probleme. Meinen Sie nicht auch, Herr Sombart? Ja, da haben Sie recht. Da war eine PowerPoint-Präsentation geplant. Aber es war kein Beamer da. Aber heute Nachmittag wiederholt der Referent diesen Punkt. Das ist methodisch ganz schlecht. Da teile ich Ihre Meinung, Frau Behrendonk. Der Referent war recht gut, das muss man sagen. Aber seine Methode war absolut nicht in Ordnung, finde ich. Und der Inhalt? Naja, was soll man da sagen? Sind Sie heute Nachmittag auch dabei? Ja, aber pünktlich. Ich möchte einen Sitzplatz. Ich auch.